Sie war nicht hübsch, aber sie war 17 und ich liebte sie. Ich liebte sie wirklich. Ihre Hände waren immer so kalt, weil sie keine Handschuhe hatte. Ihre Mutter kannte sie nicht und sie sagte, mein Vater ist ein Schwein. Außerdem war sie in Lyon geboren. Einen Abend sagte sie, wenn die Welt untergeht, mit dem Papa, dann nehmen wir uns ins Zimmer und trinken viel Schnaps und hören Musik. Dann drehen wir das Gas auf und küssen uns, bis wir tot sind. Ich will mit meinem Liebling sterben, ah oui. Manchmal sagte sie auch, mon petit chou zu mir, mein kleiner Kohl. Einmal saßen wir in einem Café, die Klarinette hüpfte wie 10 Hühner, bis in unsere Ecke eine Frau sang sinnliche Synkopen und unser Knie entdeckten einander und waren unruhig. Wir sahen uns an, sie lachte und darüber wurde ich so traurig, dass sie es sofort merkte, mir war eingefallen, ihr Lachen war so 17-jährig, dass sie einmal eine alte Frau sein würde. Aber ich sagte, ich hätte Angst, dass alles vorbei sein könnte. Da lachte sie ganz anders, leise, leise, leise, komm. Die Musik war so mollig gewesen, dass uns draußen fror und wir mussten uns küssen, auch wegen den Synkopen und dem Traurigsein. Jemand störte uns.